Willkommen beim Radio LoRa Open Source Magazin. Alles über Open Source, Linux, offene Lizenzen und das Internet. Musik CCBY von Andrei Akimovic. Hallo und herzlich willkommen. Wir sind wieder da beim Open Source Magazin, heute am 26.11. Wir haben heute wahnsinnig interessante Themen. Also wir fangen heute an mit einem Experten zur neuen Urheberrechtsreform, den Jonathan Babelotzki von der Piratenpartei. Es geht um Artikel 11, 12 und 13. Und da haben wir dann ein bisschen längeres Gespräch in der ersten halben Stunde. In der zweiten halben Stunde geht es weiter mit Hyper Radio und Headphonica. Die Möglichkeiten waren plötzlich vielfältig. Radio LoRa München. Montags bis donnerstags von 16 bis 24 und am Freitag von 16 bis 21 Uhr. Auf UKW 92.4 und im Münchner Kabel auf 96.75. Außerdem senden wir 24 Stunden im Internet. Sie finden uns auf loa924.de und auf der Digitalfrequenz DAB+. So, dann sind wir wieder da. Und zwar habe ich den Jonathan da. Hallo Jonathan, stell dich mal vor. Hallo, ich bin Jonathan, ich bin derzeit der politische Geschäftsführer der Piratenpartei München und weil ich mich nicht schnell genug geduckt habe vor einem Jahr, habe ich die Themenbeauftragung für die EU-Copyright-Reform für Bayern bekommen und habe mich dann zwangsweise mehrere Wochenenden unter Kaffee und Energydrinks durch die einzelnen Gesetzestexte der Reform gekämpft und ja, ich war auch der Veranstalter der Kunstaktion diesen letzten Samstag, wo wir symbolisch mit einigen YouTubern das Internet beerdigt haben. Mit einigen YouTubern, das ist ja genau eines der Stichpunkte. Man hat ungefähr vor ein paar Monaten ja von allen YouTubern gehört, ja, jetzt geht die Welt unter und es ist alles so schlimm. Und jetzt kam dann vor kurzem von einem Herrn Wissen2Go raus, also so schlimm ist es gar nicht und das Internet geht doch nicht unter. Was ist da jetzt das Sinnvolle? Oder ist es nur das Internet, was es betrifft? Es betrifft nicht nur das Internet, also gerade Artikel 12 betrifft auch Künstler, also eigentlich nur Künstler, aber hauptsächlich geht es um das Internet. Also Artikel 11 und Artikel 13 beschränken die freie Meinungsäußerung, die Pressefreiheit für alle Menschen, die im Endeffekt keinen Medienkonzern hinter sich haben und ja, man kann schon sagen, es geht in weiten Teilen ums Internet. Also es geht um Urheberrecht. Mhm. Wie schon gesagt, Mr. Wissen2Go, ein relativ großer YouTuber in Deutschland, ist unter ARD, ZDF, Funk, also dieses unsägliche Portal von den öffentlichen Rechtlichen. Und der hat gesagt, das ist ja gar nicht so schlimm. Was stimmt da jetzt? Also wir haben dieses Video von Mr. Wissen2Go mit einigen Experten Faktencheck gemacht und er trifft da leider ein paar Falschaussagen. Also ich will ihm da nichts unterstellen. Eventuell hat er nicht ausreichend recherchiert. Allerdings, was tatsächlich von vielen Kritikern an Funk tatsächlich diesem Unternehmen des öffentlichen Rundfunks kritisiert wird, ist, dass sie halt eine sehr starke Agenda haben, weil die Lobbyisten dieses von Funk, unter anderem auch von Axel Springer und Bertelsmann, diese Reform, also Artikel 11 und Artikel 13 massiv vorangetrieben haben und natürlich Mr. Wissen2Go als Teil dieses Unternehmens, das diese Reform im Endeffekt ins Parlament eingebracht hat, dann auch ein berechtigtes Interesse hat, dass die ganze Geschichte durchkommt, weil er selbst als Teil dieses Unternehmens auch nicht davon betroffen ist. Er steht ja auf deren Gehaltsliste und muss da auch nichts befürchten. Und was bedeutet das jetzt? Also was würden diese Gesetze jetzt, also sagen wir mal, sie sind heute umgesetzt. Was würde sich verändern zu dem, was gestern war? Genau, also der ganz springende Punkt bei Artikel 13 ist, werden sämtliche Rechtsprinzipien umgedreht. Es gibt aktuell das sogenannte Take-Notice-and-Take-Down-Verfahren. Wenn ich jetzt beispielsweise eine Folge Pokémon auf YouTube hochlade, begehe ich damit eine Straftat, weil ich besitze nicht die Rechte an dem Film. Aktuelle Rechtslage ist die Pokémon Company, welche die Rechte an dem Film besitzt, kann mich verklagen, weil ich habe eine Straftat begangen und YouTube muss sofort, wenn es davon Kenntnis erlangt, die ganze Geschichte löschen. Nach der Reform wird das Ganze ein bisschen umdefiniert. YouTube wird jetzt selbst als Präsentator des Videos nach Rechtslage und nicht mehr der, der es hochgeladen hat. Das heißt, im Endeffekt, YouTube darf jetzt für eine Straftat, die ich begangen habe, zahlen. Wird für diese Straftat zur Haftung gezogen. Und das führt dazu, dass YouTube im Endeffekt absichern muss, dass kein urheberrechtlich geschütztes Material, kein strafbares Material online ist, weil in der Sekunde, in der Geschichten hochgeladen sind, das Unternehmen haftbar ist. Aber das ist doch eigentlich gut, wenn große Unternehmen in gewisser Weise Haftung übernehmen. Es ist natürlich gut, wenn große Unternehmen in gewisser Weise Haftung übernehmen. Und ich denke, da gibt es auch keinen, der das nicht will. Der springende Punkt ist halt, das dazu führt, YouTube muss die ganzen Geschichten überprüfen. Und es werden 400 Stunden pro Minute Videomaterial hochgeladen, nach derzeitigem Stand. Das von Hand überprüfen zu lassen, ist halt so ein bisschen schwierig. Und das muss ja dann noch rechtlich eingeordnet werden. Was heißt, YouTube muss irgendwie schaffen, automatisiert zu überprüfen, dass die ganzen Sachen, die geschützt sind, nicht hochgeladen werden, was nach technischem Stand aktuell nicht möglich ist, schlichtweg. Und wenn es das nicht schafft, muss es alles von Hand einordnen lassen von Mitarbeitern. Und das lässt sich nur machen, wenn man diese 400 Stunden pro Minute drastisch reduziert. Und hier kommen wir zum springenden Punkt. Das heißt, es wird nur noch eine kleine Auswahl geben. Und was ist diese kleine Auswahl? Die, bei der man am wenigsten Arbeit hat? Irgendwelche Unternehmen, bei denen man sich relativ sicher sein kann, dass sie sich schon darum gekümmert haben, dass es alles Recht und Ordnung hat. Und die ganzen kleinen Leute, die keine Unternehmen hinter sich haben, denen YouTube quasi nicht vertraut, dass sie keine Straftaten begehen, die haben dann keine Möglichkeit mehr, auf YouTube und natürlich auch auf allen anderen Plattformen des Internets zu veröffentlichen. Es gibt ja das sogenannte Content-ID-System von YouTube. Das ist ja jetzt der sogenannte Copyright-Filter, der YouTube-Videos auf Copyright-Verstöße untersucht und dann auch gewisse Takedowns macht oder Videos nicht hochladen lässt und so weiter. Ich sehe eher ein Problem darin, weil dieses Content-ID-System ja wahrscheinlich von YouTube ausgebaut wird und es da, wie es ja jetzt schon der Fall ist, eigentlich ein Overblocking stattfindet. Ja, natürlich. Es findet jetzt schon ein Overblocking statt. Das Content-ID-System hat 60 Millionen Euro in der Entwicklung gekostet und ist weltweit einmalig und der beste Filteralgorithmus, den es gibt. Und nichtsdestotrotz kann auch nach derzeitigem Stand dieser Filteralgorithmus, der Haufen Programmierer und 60 Millionen Euro in der Entwicklung gekostet hat, nicht alles erkennen. Selbst wenn es in Urheberrechtsdatenbanken gespeichert ist. Und wenn es nicht in diesen Datenbanken gespeichert ist, ich meine, der Algorithmus hat nicht die Fähigkeit, rechtlich einzuordnen, ist ja auch kein Anwalt, hat er überhaupt keine Handhabe. Und wenn jetzt ein Urheberrechtsverstoß begangen wird und Pokémon Folge 1 jetzt in keiner Datenbank hochgeladen ist, muss YouTube trotzdem haften, obwohl es nach Stand der Technik im Endeffekt gar nicht die Möglichkeit dazu hat, das Ganze rauszunehmen. Ja gut, ich sehe aber auch ein gewisses anderes Problem damit, weil ein YouTube kann sich mal schnell so ein Content-ID leisten. Also sprich, es geht ja in dem Falle um, hast du alles Mögliche getan, um es zu vermeiden? Mhm. Und YouTube hat, so blöd wie es klingt, YouTube hat alles Mögliche getan, um das zu vermeiden. Also werden die Strafen da nicht so drakonisch auffallen. Aber gehen wir jetzt mal von anderen Unternehmen aus, also jetzt mal vielleicht sogar nicht Unternehmen, vielleicht jetzt sogar mal Communities wie zum Beispiel DTube. Das ist so das freie YouTube auf Blockchain-Basis, die kein Geld damit verdienen. Die werden so einen Filter niemals einführen können. Das heißt, wir machen damit eigentlich eher einen Filter, wir bauen einen Filter ins Netz, der den Großunternehmen Geschenke macht, während er Kleinunternehmer weiter unterdrückt. Ja, das ist richtig, das ist vollkommen richtig. Startups und mittelständische Unternehmen und alle anderen haben das Nachsehen. Die Großkonzerne haben diese Filtertechnologie, können sie sich leisten. YouTube hat sie schon entwickelt. Oder andere riesen Unternehmen aus den USA können schon das Geld aufbringen, um von YouTube eine Lizenz dafür zu kaufen. Und in ganzen kleinen Geschichten wie jetzt DTube haben dann im Endeffekt das Nachsehen. Es haben auch 20 Startups, vor der letzten Abstimmungsrunde, wo das Ganze durchgegangen ist, im öffentlichen Brief angekündigt, dass wenn die Reform durchgeht, sie dicht machen müssen. Ein Startup, was da zum Beispiel medienwirksam Kritik geäußert hat, ist die Plattform nebenan.de. Das ist ein Nachbarschaftsnetzwerk, wo bestimmte Leute halt in der Nachbarschaft rumfragen können, hat jemand eine Bohrmaschine? Und da haben wir das ganze ganz große Problem, diese Bohrmaschinen, das sind ja auch alles irgendwie urheberrechtlich geschützte Bilder, urheberrechtlich geschütztes Material. Und eine Plattform mit nebenan.de mit ein bisschen mehr als 50 Mitarbeitern hat jetzt nicht die Möglichkeit, jede einzelne Bohrmaschine, die hochgeladen wird, wenn sie fragen, so hey, kann ich mir die Bohrmaschine ausleihen, mit allen Inhalten des Internets von 80 Millionen Menschen in Deutschland und noch den 8 Milliarden weltweit abzugleichen, ob es das schon mal gab und wie die Urheberrechtslage da ist. Und das führt natürlich dazu, dass der Wirtschaftsraum Europa massiv verliert, dass wir Innovation verlieren, dass wir Wohlstand verlieren, dass ganz viele Unternehmen aus Europa ausziehen werden und ja. Was bedeutet jetzt dieses Artikel 11, 12, 13 speziell auch für den Endverbraucher? Also ich gehe jetzt mal vom normalen nebenan.de, ich gehe vom normalen User nebenan an. Aus, der hat so sein Handy, auf dem läuft manchmal YouTube, der schaut sich irgendwelche lustigen YouTube-Videos an, ein paar blöde Katzenvideos. Was hat der zu befürchten? Also der hat zu befürchten, dass die Vielfalt verloren geht. Also es hat jetzt nicht jeder das Problem mit der freien Meinungsäußerung, weil jetzt nicht jeder seine Meinung im Netz groß äußert vor Kamera oder vor Mikrofon. Allerdings er verliert die Möglichkeit, auf das, was andere geäußert haben, zuzugreifen. Wenn ich jetzt zum Beispiel Student bin und ich spreche da aus persönlicher Erfahrung, ich habe irgendeine Aufgabe, bei der ich nicht weiterkomme, tipp die schnell in Google oder in YouTube ein und es gibt immer irgendeinen anderen Studenten, der das vor 10 Jahren schon mal vorgerechnet hat, aufgenommen hat auf Video, das wird alles verloren gehen, weil hinter denen steckt kein riesiges Medienunternehmen wie bei Wissen2Go und im Endeffekt hat dieser eine einzelne Student, der das vor 10 Jahren mal hochgeladen hat, keine Möglichkeit, vor Recht zu vertreten, dass die ganze Geschichte oben bleiben soll. Also er hat die rechtliche Grundlage, aber Anwalt und das ist ein enormer Prozess etc. Und jetzt wird es nämlich noch interessanter und zwar genau aus der Open-Source-Richtung her gesehen. Es gibt ja viele Plattformen, wie zum Beispiel GitHub oder Bitbucket etc., wo ich meine Open-Source-Erfindungen oder meine Open-Source-Programme veröffentlichen kann. Sind die auch davon betroffen? Das ist jetzt schwierig. Also aktuell befindet sich die ganze Reform noch im Trilog zwischen EU-Rat, EU-Kommission und EU-Parlament. Alle haben drei unterschiedliche Gesetzesentwürfe abgestimmt und es wird sich jetzt auf einige Feinheiten geeinigt, welche der jeweiligen drei Institutionen genommen werden soll. Und bei der einen Version sind diese Open-Source-Plattformen betroffen, bei anderen Versionen hast du speziell für einige Open-Source-Plattformen, beispielsweise Wikipedia, Ausnahmen. Ja gut, aber ich sage jetzt mal Open-Source-Plattform GitHub. Also die meisten Open-Source-Programme, also irgendwelche Linux-Tools etc. sind über GitHub veröffentlicht worden. Bedeutet, dort kann ich die ganzen Bugs, den Quelltext etc. einfach einsehen. Das Problem ist ja, dass ich auf GitHub ja nicht nur einfach Linux-Quellcode hochladen kann. Ich kann da auch Bilder hochladen, ich kann Videos hochladen, ich kann urheberrechtlich geschütztes Material hochladen. Damit müssten die eigentlich auch Klar, also es wird diskutiert für einzelne Plattformen und das ist auch GitHub genannt, eine explizite Ausnahme aber zu bringen. GitHub ist ja keine Open-Source-Plattform, GitHub ist ja Microsoft. Ja, ne, der Punkt ist, die Ausnahme kam nicht aus dem Gedanken heraus, sondern einfach, weil die lauteste Kritik geäußert haben und man gehofft hat, so wenn man die lautesten Kritiker mit Ausnahmen ruhig stellt, dann können die anderen den Schaden davon tragen, ohne dass niemand so laut protestiert, dass jetzt die Parteien, die das verabschiedet haben, ihre Stimmen verlieren. Gut, ich würde sagen, wir machen erstmal ein bisschen Musik, um die Sache ein bisschen aufzulockern. Und zwar habe ich da Tune Down von Tune Down das Lied This Is What It Feels Like, CCBY. We'll be right back. Wer möchte, dass neben Staats- und Kommerzfunk eine demokratische Medienalternative für den Raum München bestehen bleibt, muss heute etwas dafür tun und nicht erst dann, wenn es schon zu spät ist. Werden Sie Mitglied im LoRa-Förderverein für nur 60 Euro im Jahr oder spenden Sie uns. Mehr Infos unter www.lora924.de oder 089 480 2851. www.lora924.de oder 089 480 2851. Wir schicken Ihnen gerne Informationsmaterial zu. Freiheit hat ihren Preis. So, Freiheit hat ihren Preis, genau. Jonathan Babelotzki von der Piratenpartei ist da und erzählt uns ein bisschen was über die neue EU-Urheberrechtsreform. Und zwar im Besonderen Artikel 11, 12, 13. Kannst du uns nochmal zusammenfassen, was Artikel 11, 12, 13 jeweils bedeuten? Genau, also Artikel 11, 12 und 13 sind heftig kritisierte Artikel einer aus 26 Artikeln bestehenden Urheberrechtsreform. Artikel 11 hat den Spitznamen Linksteuergesetz bekommen. Im Endeffekt geht es darum, Presseverlage, also Bild, Tageszeitung etc. können darüber verfügen, wer ihre Artikel zitieren darf und wer nicht und Geld dafür verlangen. Artikel 12 soll Ausgleichsansprüche schaffen. Im Endeffekt führt das dazu, dass Plattformen wie Spotify mehr Geld bekommen können von Künstlern, wenn die diesen Plattformen eine Lizenz geben und macht Tor und Tür offen für Knebelverträge. Und Artikel 13 wird als Uploadfiltergesetz bezeichnet, wobei wir auch da eine härtere Fassung haben vom EU-Parlament, das nicht nur zu Uploadfiltern führt, sondern im Endeffekt dazu führt, dass nur noch Inhalte auf Plattformen wie YouTube, Facebook, Instagram veröffentlicht werden können, die von Hand überprüft wurden. Jetzt gehen wir mal auf Artikel 11 ein, das sogenannte Linksteuergesetz. Eine der Grundfunktionen, wie das Internet ja funktioniert und wie das Internet eigentlich vom Grundsatz her aufgebaut ist, ist, man hat eine Webseite. Auf dieser Webseite hat man irgendwas drauf und dann sagt man, hey, auch noch eine coole Webseite, wo ein guter Artikel über irgendwas steht, ist da und postet einen Link drauf. Mhm. Widerspricht dieser komplette Artikel nicht eigentlich der Grundfunktionalität des Internets? Klar, wenn die drei Artikel bereits zu Beginn des Internets schon da gewesen wären, dann hätten wir jetzt nicht mehr als eine schnellere Version des Kabelfernsehens. Also im Endeffekt, es widerspricht den Grundprinzipien des Internets und alle Leute außerhalb der EU werden über das Wort Internet, wenn es innereuropäisch verwendet wird, lachen, sobald diese Reform durchkommt. Also es wird wieder so wie das gute alte BTX-Netz mit den drei Knöpfen kaufen links, rechts? Es wird ein Netz, das gesteuert ist von großen Konzernen und Verlagen, weil die kleinen Nutzer aufgrund der Verdrehung sämtlicher Rechtsprinzipien aus dem Netz ausgeschlossen werden. Und es ist ja so, wenn ich jetzt heute sage, Tagesschau oder irgendwas, ich schaue mir irgendeine Sendung an und ich mag den Inhalt nicht und möchte dazu ein Video machen und sage, ich möchte das kommentieren, ist das ja im Moment noch gedeckt vom sogenannten Zitatrecht. Und du sagst, es würde das so ein bisschen aushebeln? Genau, also Artikel 11 schränkt das Zitatrecht insoweit ein, als dass im Endeffekt, ich habe einen Presseartikel, in dem ich irgendwas lese über Links- oder Rechtsterroristen oder was weiß ich was, und will da auf meinem persönlichen Blog darüber berichten. Zitiere jetzt diesen Presseartikel und nimm dazu Stellung. Und nach Artikel 11, nach der Reform, muss ich, wenn ich das tun will, mit dem jeweiligen, mit dem Verlag einen Lizenzvertrag abschließen. Und wenn der Verlag mir den Lizenzvertrag nicht gewähren will, habe ich nicht die Möglichkeit, den Artikel in meinem Blog zu erwähnen oder halt zu zitieren. Wenn es mir den Lizenzvertrag geben will, kann es eine horrend hohe Geldsumme von mir verlangen. Und natürlich, wenn ich das ohne mache, bin ich sowieso strafrechtlich dann belangbar dafür. Ja gut, aber das würde ja jegliche politische Kommentation oder jeglichen politischen Kommentar oder Bericht des Zeitgeschehens betreffen, wenn ich jetzt sage, ich möchte eine kurze, also ich sehe jetzt in der Tagesschau etwas und möchte meinen Senf dazu geben. Ist doch vom Zitatrecht eigentlich gedeckt. Also das würde ja nahezu die komplette Pressearbeit auch von Radio, Fernsehen etc. Unmöglich machen. Natürlich würde das das definitiv erschweren. Was man nicht vergessen darf, es sind mit Artikel 11 tatsächlich nur die Geschichten betroffen, die von diesen großen Medienhäusern und Presseverlage bekommen. Das heißt, ein kleiner Künstler, ein privater Blogger etc. hat da nichts davon. Es ist einfach nur eine Verfestigung der Meinungshoheit der großen Presseverlage. Ja, ja, aber ich gehe jetzt mal davon aus, Radio Lora. Also wir haben hier einen Radiosender, senden über UKW, sind aber auch im Internet. Und jetzt sagen wir, Angela Merkel hat irgendwas gesagt. Wir spielen ganz kurz ein, was Angela Merkel gesagt hat. Die Tonaufnahme gehört aber jetzt Bild-Zeitung. Aber wir nehmen nur einen kleinen Teil daraus und gehen darauf ein, was Angela Merkel gesagt hat. Das würde doch eigentlich dann schon dagegen verstoßen. Es würde, das ist jetzt noch eine Rechtsauslegung. Es gibt nämlich die Überlegung, irgendwie 4, 5 Worte etc., dass das noch erlaubt ist. Oder vielleicht ein paar mehr Wörter. Aber ja, es würde schon zum Problem führen. Ja, das müsste ja lächerlich. Lizenz holen. Ja, es ist lächerlich. Das ist ja dann genau die Aushöhlung des Zitatrechts und würde die Medienarbeit nahezu unmöglich machen. Artikel 12, um was geht es denn da jetzt genau nochmal? Genau, Artikel 12, das ist jetzt tatsächlich eine Sache, die tatsächlich nur Künstler betrifft. Ich erkläre das mal an einem Beispiel. Ich habe mal auf meinem YouTube-Kanal einen Rap-Song produziert, bin damit also Künstler. Und jetzt will ich diesen Rap-Song, ja in Anführungszeichen, diesen Rap-Song, ich habe nicht das beste Talent, auf Spotify veröffentlichen. Und gib Spotify dafür eine Lizenz, dass sie diesen Song spielen dürfen. Mhm. Jetzt gehe ich in eine Konzerthalle, spiele meinen Song ab und kriege da ein bisschen Geld dafür, dass ich diesen Song gespielt habe. Mhm. Und einfach nur aufgrund der Tatsache, dass Spotify eine Lizenz für meinen Song bekommen hat, egal wie diese Lizenz aussieht, ist nach Artikel 12 schon hinreichend, dass Spotify Ausgleichszahlungen an jeglichen Gewinn, den ich mit meinem eigenen Werk einspiele, bekommen. Das ist ja der Diebstahl vom eigenen Werk. Also wenn ich bin jetzt Musiker, also ich bin Musiker, ich bin wirklich Musiker, kein Rapper. Okay, sorry, den Querschnitt muss ich mir erlauben. Wir haben eine CD draußen. Diese CD ist jetzt vertrieben auf Spotify, diese CD ist vertrieben über Amazon Music, Apple Music, egal wo. Ich habe jetzt einen Live-Auftritt. Mhm. Müsste ich dann jetzt jeden dieser komischen Plattformen eine Kohle abdrücken? Obwohl sie davon profitieren, dass ich meine Musik draufstelle und eigentlich nur 0,3 Cent pro dämlichen Play bekomme? Also, du musst es nicht von dir aus, sie haben aber einen rechtlichen Anspruch drauf. Sie können also sagen, du hast mit deinem Live-Auftritt so und so viel Geld eingespielt und jetzt kann sowohl Amazon, Spotify und alle anderen Plattformen, denen du eine Lizenz für dein Werk gegeben hast, sagen, hey, du hast mit deinem eigenen Werk auf deiner eigenen Veranstaltung Geld eingespielt und nach Artikel 12 kriegen wir jetzt ein bisschen Kohle. Ja, aber das kann ja nicht sein, weil das ist ja mein Copyright. Ich kann doch jederzeit dann auch wieder meine Lizenz an Spotify zurückziehen und sagen, hey, komm, geh weg. Ich möchte nicht mehr, dass du meinen Song, dass du dafür irgendwelche Nutzungslizenzen hast. Ja, mit dem Zurückziehen funktioniert das nicht ganz so einfach. Der Anspruch bleibt natürlich weiter bestehen. Es reicht, dass du diese Lizenz einmal ausgestellt hast und ja. Also die Frage ist, warum gehen die Künstler nicht auf die Straße? Weil das ist ja wirklich eine Geschichte, die jedem Künstler das Copyright an seinem eigenen Werk wegnimmt. Weil die Künstler entweder nicht darüber informiert sind oder zu faul sind, um auf die Straße zu gehen. Ja, Faulheit und Künstler passt irgendwie zusammen. Ja, ich denke allerdings, dass es Ersteres ist, weil in der aktuellen Debatte wird nur über Artikel 11 und 13 geredet, weil das halt die größere Masse betrifft. Artikel 12 betrifft nur die Künstler und dementsprechend ist auch niemand da, der denkt, damit lässt sich genügend Aufmerksamkeit generieren, um die Künstler tatsächlich auf die Straße zu bringen. Okay. Und jetzt blöde Frage, so nochmal abschließend, was kann man denn jetzt, also die sind ja jetzt schon, so wie ich gehört habe, durch im EU-Parlament, es wird jetzt bloß noch gestritten, wie es genau aussehen soll, oder? Genau, also es wird dann über sowas diskutiert, wie ob es jetzt große Mengen an Daten heißt oder signifikante Mengen an Daten heißt, heißt hauptsächlich Wortklauberei. Natürlich noch ein paar kleine Feinheiten, aber im Endeffekt ist es durch. Sowohl die EU-Kommission als auch das EU-Parlament und der Rat haben ihre eigene Version davon verabschiedet und es wird sich jetzt darauf geeinigt. Es gibt eine einzige Möglichkeit, wie das jetzt noch gekippt werden kann. Nämlich, indem die drei Institutionen sich absichtlich nicht einig werden. Und das ist die Möglichkeit. Okay, super. Vielen Dank. Und ich würde sagen, wer sich informieren will, geht auf www.rette-dein-internet.de. Da kann man nochmal ein paar Informationen dazu kriegen. Oder man kann dich auch noch darüber kontaktieren. Mhm. Und wir machen jetzt weiter mit Hyper Radio, mit der Sendung Headphonica, die Möglichkeiten waren plötzlich vielfältig. Lora München auf der 92.4. Montag bis Donnerstag von 16 bis 24 und am Freitag von 16 bis 21 Uhr. Hyper Radio, das Next Generation Web Radio mit dem audiovisuellen Creative Commons Inhalt. Headphonica, die Möglichkeiten waren plötzlich vielfältig. Ein Interview mit Tommy Neuwirth und Martin Enderlein. Bereits 2006 wurde das Netlabel Headphonica im Jena bzw. Halle gegründet. In der Anfangszeit vom sogenannten Web 2.0, als man vom Konsumenten zum Produzenten oder wie Martin Enderlein sagt, Prosumenten werden konnte. Und genau mit dieser Aufbruchstimmung waren da nun junge Männer, die einfach als Experiment ein Netlabel aufbauten, das auch noch Creative Commons Lizenzen verwendete. Denn mit diesen Lizenzen konnte einfach nichts passieren. Es ist sehr spannend, Martin und Tommy zuzuhören, was sie alles Interessante und Kurioses bei der Gründung bzw. beim Betreiben von Headphonica erlebt haben. Aber hört einfach mal selber rein in den Teil 1, in dem die Anfänge vom Netlabel Headphonica von den beiden Mitgründern erzählt werden. Die Songs, die man im Beitrag hört, sind natürlich alle von Headphonica und haben die Lizenz CC-BY-NC-SA. Die Liste mit den einzelnen außergewöhnlichen Songs kann man bei hyperradio.net abgerufen werden. Hallo, willkommen hier in der wunderschönen Oberkirche. Heute mal etwas familiär, aber hoffentlich auch schön. Wir präsentieren heute Headphonica, eine Truppe aus Jena und Verstreut. Das ist so eine Internetgemeinschaft, Musikfreunde. Und sie präsentieren heute Raum, Klang, Musik. Ui, nochmal Zuwachs, okay. Und die fangen jetzt einfach mal an. Hallo Klaus, hallo Martin, hier ist Tommy aus Weimar. Hallo Klaus, hi Tommy, Martin hier aus Halle, seid gegrüßt. Ihr habt Headphonica 2006 gegründet. Wer waren die Gründer? Wie seid ihr überhaupt auf die Idee gekommen, ausgerechnet ein Netlabel zu gründen? Welche Philosophie habt ihr damals verfolgt? Der Ursprung von Headphonica war eigentlich die Idee für eine Compilation. Es gab die Idee, Musiker zu fragen, ob sie Stücke machen wollen, deren Soundgrundlage Aufnahmen sind, die mit dem Kopfhörer gemacht worden sind. Das heißt, man steckt den Kopfhörer in die Mikrofonbuchse und benutzt den Kopfhörer als Lautsprecher rückwärts, weil das dieselbe, weil Mikrofon und Lautsprecher dieselbe Bauweise haben, sozusagen. Also eine Membran, die durch eine Spule angeregt wird, beziehungsweise andersrum eine Membran, die eine Spule anregt beim Mikrofon. Genau. Aus diesem Gedanken ist dann Headphonica entstanden als Begriff. Und genau, zu diesem Zeitpunkt waren das Marco, Marian, Clemens und ich. Genau, das war der Dunstkreis Halle, Jena. Als ich zu Headphonica kam, das war so im Winter 2005, 2006, da war das ein Pulk junger Musiker, die schon die Headphonica-CD zusammengestellt und herausgebracht hatten. vor allem als CD, vor allem, genau, als CD. Also nicht als digitales Album, sondern als CD. Das gab es zwar als Download, aber auf der Website, auf der Headphonica.net Webseite damals, allerdings noch ohne Creative Commons Lizenz, sondern einfach nur zum Herunterladen für begeisterte Fans und so weiter. Und ich kam zu dem Zeitpunkt eigentlich vom freien Radio. Radio Korax in Halle, 95.9. Schöne Grüße nach München, Andorra an dieser Stelle. Und hatte da eine Sendung, Schellack Inferno. Hab da alle zwei Wochen unmoderiert eine Stunde lang schräge Musik gemacht. Das heißt Kindermusik gegen Weltmusik, gegen Death Metal, gegen Free Jazz, gegen abstrakten Elektro, bunt durcheinander gemischt, zum Teil Mixtapes, zum Teil themenspezifische Sendungen, wo ich mal eine Stunde lang Coverversionen von dem Lied Autobahn von Kraftwerk einfach hintereinander gehängt habe. Einfach schräges Zeug durcheinander. Und da fragte mich der Marian, ob ich denn nicht mal ein Feature machen könnte über diese Headphonica-CD. Und da kam ich in Kontakt mit den Leuten, die waren alles total verpeilt. Die waren lustig drauf und machten sehr, sehr interessantes, experimentelles Zeug. Ich kam mit denen ins Gespräch und intensiver ins Gespräch und sagte dann, na, haut das Zeug doch raus. Ich meine, ihr habt eine Webseite und bringt das doch einfach raus. Und die sträubten sich aber dagegen. Die mussten, zu ihrem Glück förmlich gezwungen werden. Und ich hatte in dem Zusammenhang mit meiner Radiosendung hatte ich auch schon Kontakt bekommen über einen Hörer zu Mr. und Mrs. Brian, dem Lasse und dem Sven, die völlig absurde Musik machten sagte dann einfach, kann man doch rausbringen, warum denn nicht? So. Und irgendwann in der Diskussion kam der Tommy irgendwo mal auf diese Creative Commons Lizenzen, wir guckten uns das an und sagten, das ist doch super. So. Und einfach mal die Musik ordentlich komprimieren, 320 Kilobit MP3 und mal online stellen, Archive.org entdeckt und gedacht, wow, das ist ja super schräg. Archive.org, einfach Zeug hochladen und verlinken. Und ich hatte damals schon experimentiert mit Podcast und so weiter. Man kann sich das alles ein bisschen vorstellen vor dem Hintergrund oder vor dem Schlagwort Web 2.0. Also diese Philosophie, die da eigentlich dahinter steckt, war diese Web 2.0 Philosophie, dass man selbst zum Produzenten wird, sozusagen, oder Prosument. Also das heißt, nicht mehr ein reiner Konsument ist, sondern das Web bot plötzlich Möglichkeiten, selber tätig zu werden. Das heißt, auch selber Output zu machen. Nicht nur Download, sondern vor allem Upload zu machen. So, und diese Creative Commons Lizenzen waren dann natürlich total ein gefundenes Fressen, wo man sich gesagt hat, ey, wow, ist ja schräg, was es alles gibt. Und da gab es eben auch schon Netlabels, hat mich angeguckt, hat gesagt, so kompliziert ist das ja gar nicht. Kann man einfach machen. So ging das los. Unter anderem vor allem, also das Jahr 2006 bestand ja vor allem in Diskussionen, was man denn jetzt machen könnte und wie und was und wo. Das führte dann so weit, dass ich dann selber angefangen habe, als Nichtmusiker, als ausdrücklicher Nichtmusiker, Musik zu machen. So, und zu sagen, ja, es ist jetzt Avantgarde, ich mache jetzt, bringe jetzt einfach mal ein Avantgarde-Album raus. Webseite ist da, Archive.org ist da, Creative Commons Lizenz ist da, ich bringe jetzt einfach mal ein Album raus. Stört das jemanden? Hat niemand gesagt, dass das jemanden stört, also habe ich einfach mal ein Album rausgebracht. Es war Krach, völliger Nonsens, völliges sinnloses Durcheinander. Aber ich wollte den Leuten zeigen, das geht einfach, kann man einfach machen. Ist nicht so kompliziert, auch wenn es vom Anspruch her nur Dadaismus ist, sozusagen. Ging das los. Und also die Atmosphäre insgesamt, die war schon kreativ, um es mal platt auszudrücken. Das heißt, es war, die Möglichkeiten waren vielfältig plötzlich. Und das zu entdecken, also auch vor allem gemeinsam zu entdecken, was da für Möglichkeiten sind, das war schon beflügelnd gewissermaßen. Man muss auch zudem in dem Zusammenhang wissen, dass Netlabels zu dem Zeitpunkt 2005, 6, 7, 8, 9, die gab es schon, ja. Die haben allerdings alle annähernd ausschließlich Elektro rausgebracht, das heißt elektronische Musik. Da gab es nur ganz, ganz wenige, die andere Nischenmusik rausgebracht haben. Eine der Herangehensweisen, eine der Prämissen war sozusagen tatsächlich auch auf Hetfonica Musik rauszubringen, die ja ganz anders ist als das typische Netlabel. Sozusagen das typische Netlabel hat damals Elektro gemacht. Und ich meine, zu dem Zeitpunkt kamen dann auch tatsächlich andere Netlabels, A-Records und weiß ich auch nicht wer alles, die richtige Musik rausgebracht haben, von richtigen Musikern, die richtige Instrumente gespielt haben. Ich meine das nicht abwertend jetzt in dem Sinne, also auch elektrische Musik ist Musik in dem Sinne, aber akustische Musik zu produzieren und rauszubringen war zu dem Zeitpunkt in der Szene ja völlig undenkbar in dem Sinne. So. Und das einfach zu machen, das heißt also tatsächlich auch Musik von mit akustischen Instrumenten, richtig akustischen, mit richtigen, man kann es gar nicht oft genug sagen, mit richtigen Instrumenten herauszubringen, war damals schon eigentlich eine Zweckentfremdung von Netlabels. Das, was man heutzutage so findet oder auch hört, ist zum größten Teil in irgendeiner Form elektronisch bearbeitet, elektronisch hergestellt, wie auch immer. Ausdrücklich nicht abwertend gemeint, sozusagen. Aber ein Antrieb war im Prinzip auch, Musik zu veröffentlichen, wo einfach nur ein Musiker mit einem Instrument Musik macht. So absurd das klingt. Labels waren damals ja relativ neu und unbekannt. Wie habt ihr die Künstler überzeugen können, ihre Musik für Hetfonica zur Verfügung zu stellen? Vielleicht gibt es ja eine witzige Gelegenheit, die ihr erzählen könnt. Ich hatte, das war schon nicht mehr 2006, das war schon 2007, hatte ich wie gesagt auch schon Kontakt zu den zu dem Sven und dem Lasse, die als Mr. und Mrs. Brian völlig absurde Musik rausgebracht haben. Müssen wir auch gleich mal ein Lied spielen von denen. Und die hatten auch selbst schon, genau wie Hetfolica, immer großen Wert auf sozusagen die physische Transparenz gelegt. Das heißt, sie hatten CDs im Siebdruckverfahren gemacht und eben an Freunde und Bekannte verteilt. Und die hatten kein Label, den habe ich einfach gesagt, hier Creative Commons passt schon, kann euch nichts passieren. Und mit kann euch nichts passieren eben vor allem dieser Clausus NC, Non-Commercial. Man kann vieles damit machen, aber eben nichts Kommerzielles. Das war für die tatsächlich reizvoll. Und 2007 ging Hetfolica auch an die Börse. Also die Börse war damals MySpace. Und MySpace hatte auch Thema Web 2.0. MySpace hatte sozusagen die erstaunliche Situation, das war ein Netzwerk für Musiker. Also so wie das heutzutage Soundcloud ist, war das damals die Börse, wo alle Musiker, die Rang und Namen hatten und auch nicht, weder Rang noch Namen hatten, sich ein Profil anlegen konnten und ihre Musik hochladen konnten. Und als Hetfolica bei MySpace das Profil gemacht hatte, man hat sich dann einfach mal so durchgeklickt und da waren hochinteressante Leute mit dabei, auch Leute, die man schon vielleicht unabhängig von MySpace einfach kannte und einfach mal auf deren Profil, und dann hat man einfach ganz mal simpel mal Kontakt zu denen aufnehmen können, fragen können, hier, wie sieht's denn aus, lustiger Track, wie wär's denn, wenn wir mal was machen, so. Und da hat sich entwickelt dieser Sampler Thanks for the Ad. Bei MySpace wurde man immer geaddet, das heißt, dass man die Freundschaftsanfrage wurde akzeptiert, so, und da hat man sich bedankt für den Ad, dass man geaddet wurde. Und Web 2.0 in seiner reinsten Form. Also, ja, genau, jeder konnte Produzent sein, sozusagen. Und das gipfelte dann im Prinzip in so einer Kompilation, wo wir alle möglichen lustigen Leute auf MySpace gefragt haben, ja, wie sähe es denn aus, mal, wir bringen so ein Sample raus und wir hätten gerne dieses und jenes Lied von eurem Profil, könnt ihr uns das mal zuschicken in MP3 320 Kilobit? Und das machten die alle. Die schickten uns das einfach zu, ohne Probleme so. Und Creative Commons Lizenz, alles klar, kein Problem, Archive.org hochgeladen. Zack, bumm, rausgebracht und dann MySpace vollgeklebt. Das heißt, dort in den Kommentarspalten, wie man das bei Facebook heutzutage sagen würde, in den Kommentarspalten eben den Link hinterlegt mit einem Bild sozusagen, wo dann drin stand Free Music, Free Culture, Free Download, hier zack, runterladen, so. Coole Kompilationen, so. Und das machten die Leute auch. Man sieht das auf der Archive.org-Seite, an den Downloads sieht man das nicht so sehr. Das wurde hauptsächlich von unserer Webseite gezogen. Das hatte unglaublich viele Downloads. Also die Compilation, die wurde echt massiv runtergeladen. Und dadurch kamen wie von Geisterhand auch ganz viele unbekannte neue Musiker auf uns zu und fragten uns, ich habe hier ein Album, habt ihr nicht Lust, das rauszubringen? Und da nahm das Ganze Fahrt auf. Das heißt, die Dynamik verschärfte sich nochmal. Und es war innerhalb von wenigen Wochen, Monaten, waren mehrere Alben, also schon Mr. und Mrs. Brian hatten 5 Alben einfach mal in der Hinterhand, die waren einfach da, die rausgebracht wurden. Und dann kam auf MySpace noch Lizard und Om und ja, wer nicht alles mit dazu, die einfach Musik fertig hatten, die einfach nur noch rausgebracht werden musste. Und das war ja relativ simpel, das ging ja einfach. Das war ja kein großes Hexenwerk sozusagen, keine Raketentechnik. Konnte man einfach machen. Ja, genau. Und so nahm das ganze Kontur an. There's no reason to feel sad now that you're here. And there's no reason to be down now, everything is clear. There's no reason to feel lost now that I know. Which way is home? There's no reason to be afraid if the lights are on. There's no reason to escape if I'm feeling good. There's no reason to give up hope to try. Cause you are mine. No reason to say no when you mean yes. There's no reason to wait anymore if you just can't wait. There's no reason to say it's gone, you know you're wrong. Cause you got it in your hand. Gab dann zeitweise, gerade in der Anfangszeit, aber später auch immer noch, also die Jahre 2007, 2008, 2009, die waren sehr, sehr intensiv. Man kann das bei Archive.org, also archive.org/details/Hetfonica, da findet man die ganzen Releases. Man kann das auch sortieren dort nach dem Erscheinungsdatum. Das heißt, man kann sich angucken, wann ist denn eigentlich das Album dort hochgeladen worden. Man sieht dort, habe ich zum Teil innerhalb von einer Woche 4 Alben hochgeladen, einfach weil die da waren, weil die raus mussten. So, das heißt, da fiel auch die Promotion, die ein Label eigentlich machen muss, fiel da manchmal ein bisschen hinten runter, einfach weil das Zeug weg musste, das musste raus. So, und die Downloads waren da, also das heißt, über unsere Website und auch von Archive.org, es wurde fleißig heruntergeladen. Und es sprach also auch nichts dagegen, das zu machen. Ja, und das kam, das hat sich dann im Endeffekt, so würde man sagen, verselbstständigt. Es kam immer wieder neue Musik rein. Wir haben viel Musik abgelehnt, auch, ich sag mal so, jetzt im Nachhinein betrachtet, 20% von den Veröffentlichungen hätte man sich auch sparen können, 80% sind super. Bei 20% hätte man ein bisschen kritischer sein müssen vielleicht und sagen müssen, ja, lass mal vielleicht das eine Lied auf eine Compilation, aber den Rest, nee, wollen wir nicht. Aber damals war die Dynamik tatsächlich so zu sagen, ey Mann, es geht doch einfach, ist doch gar kein Problem. Und die Musik ist nicht so schlecht, haben wir es einfach raus. So. Ja, das war Hetfonica 2007, 2008, 2009. Genau, es lief einfach, es war ein Selbstläufer, kann man so sagen. Gibt es irgendwelche kuriose oder witzige Ereignisse, die ihr beim Betreiben von Hetfonica erlebt habt? Tommy, du musst unbedingt die Story erzählen mit Hetfonica.net und Hetfonica.com. Das kann ich, glaube ich, nicht so gut erzählen wie du und das war echt schräg. Ja, es war so, die ursprüngliche Domain von Hetfonica war Hetfonica.net. Und ich kann es nicht mehr ganz genau erklären, aber es war auf jeden Fall so, dass man die Domain ja sozusagen bezahlt und wir das vergessen hatten, das zu verlängern. Und es war dann wirklich so, dass sich jemand die Domain dann direkt geschnappt hat, als sie dann frei war. Also ich glaube, da ging es echt um Stunden, aber es war mit Auslauf sozusagen des Domain-Abos, oder wie man das nennt, war Hetfonica.net vergeben. Und ich glaube auch, dass wir wirklich versucht haben, Kontakt aufzunehmen mit demjenigen, der sich die Domain gegrabt hat, sozusagen. Und uns da auch sehr unromantische Angebote gemacht wurden, damit wir Headphonica.net wieder haben können. Letztendlich haben wir uns dann dafür entschieden, Headphonica.com anzumelden. Genau. Irgendwann viel später, als scheinbar Headphonica.net wieder frei war, wurden dann auf Headphonica.net Kopfhörer angeboten. Das fand ich ganz lustig, das dann zu sehen. Also ich kann nur noch dazu sagen, nach dem Umzug von Headphonica.net auf Headphonica.com, es hat Monate gedauert, zu schauen, wo kommen die, also wo gehen die Links von Headphonica.net, wo kommen die her sozusagen, woher bekommt Headphonica.net, von wo aus ist das verlinkt, von welchen Webseiten und wen muss man da kontaktieren und den darum bitten, bitte den Link nicht auf Headphonica.net setzen, sondern auf Headphonica.com. Hilfreich war in dem Zusammenhang tatsächlich der Verein, der das betreut in Deutschland, Creative Commons Berlin, das war damals der John Weizmann, ein Rechtswissenschaftler aus Berlin, den wir kontaktiert hatten. Die hatten das damals auf ihre Webseite gesetzt, dass wir eben geforkt wurden, sozusagen. Das war hilfreich, sozusagen auch die ganzen Website-Betreiber zu überzeugen, bitte leitet es auf die richtige Seite weiter. Und das hat einen Monat gedauert, das war unglaublich. Ein anderes Erlebnis, auch mit Ergophismus war, der brachte 2010, am 1. Januar 2010, den Faustzeiger raus. Ein unglaubliches Werk von 14 Stunden am Stück, eine Oper im Endeffekt, viel collagenhaftes Material, völlig absurdes Meisterwerk sozusagen, 14 Stunden. Und schickte mir das zu auf 4 DVDs im Wave-Format. Und ich hatte dann irgendwann den Flitz, na dann lasst uns das Ganze doch mal nicht in Einzelstücken, nicht in 4 einzelnen Stücken, sondern als Gesamtstück. 14 Stunden als Gesamtwerk sozusagen veröffentlichen. So. Also es war schon herausgebracht sozusagen. Und die Frage war nur, wie bastelt man das jetzt zusammen? Zweckentfremdung. Im Endeffekt, man stößt bei solchen Dateigrößen dann schnell an die technischen Grenzen. Und ich habe gesucht und geforscht und ich habe dann die Linux-Distribution, die ich damals benutzt habe, Crunchbang, die hatte schon vorinstalliert sozusagen mit drinne Audacity das konnte ich über den Laptop meiner Frau, konnte ich das im Live-Modus starten und über einen USB-Stick sozusagen die Dateien da reinladen und in Audacity einfach zusammenschneiden, zusammenstückeln, einfach hintereinander weg und dann abspeichern als eine Datei und auch gleich komprimieren als FLAC und als MP3 und als OGG-Datei. Das hätte ich auf meinem Rechner so nicht hingekriegt. An sich, die technischen Grenzen, die waren auch immer sehr interessant, sozusagen da zu schauen, was geht nicht. So, beziehungsweise eigentlich geht ja alles, wenn man nur die Lösung findet. Das war der Teil 1 von der Headphonica Gründungsgeschichte. Martin, Tommy und die anderen haben die Zeichen der Zeit von Web 2.0 und mit der Creative Commons Lizenz einfach genutzt, um mit Headphonica ein äußerst spannendes Netlabel zunächst mal als Experiment gegründet und sich dabei mit den Tücken des URL-Grabbings herumschlagen müssen. Wenn Martin Endelein und Tommy Neubert über diese Zeit schwärmen, wird man sofort wieder 10 Jahre zurückversetzt und man hat diese dynamische Phase des Internets wieder vor seinem geistigen Auge, als wäre es gestern gewesen. Es war eine äußerst kreative Atmosphäre, wie Martin zugibt. Zwar waren sie 2006 nicht die ersten, die ein Netlabel gegründet haben, jedoch haben sie schon damals versucht, andere Wege zu gehen und nicht einfach elektronische Musik wie die anderen Netlabels angeboten. Sie wollten schon damals einfach was anderes machen, und zwar richtige, akustische Musik rausbringen. Und das war zu dieser Zeit schon was absolut Besonderes, das seinesgleichen sucht, oder wie es Martin ausdrückt, sie haben quasi die damalige Philosophie der Netlabels zweckentfremdet. Und das war ganz schön mutig. Davor muss man seinen Hut ziehen und ihnen einfach den Respekt zollen. Auf alle Fälle sind wir jetzt schon auf Teil 2 der Headphonica-Geschichte gespannt. Bis dahin, vielen Dank für die Aufmerksamkeit.